bin im Oberlandesgericht in München. In der Mittagspause des NSU-Prozesses lädt Rechtsanwalt Mehmet Daimar-Güler zu einer Pressekonferenz in einen Nebenraum. Seit über einem Jahr ist Daimar-Güler der Anwalt von Buraks Familie. Gleichzeitig vertritt er im NSU-Prozess die Angehörigen von zwei Nürnberger Opfern. Wir wissen nicht, ob es Nazis waren. Wir behaupten noch nicht mal, dass es Nazis waren. Was wir sagen ist, nach dem NSU, nach dem, was wir erfahren haben, müssen wir in diese Richtung stärker, als es bislang geschehen ist, forschen. Nun hat sich in den letzten 3 Jahren etwas getan. Wir haben ja das Auffliegen der NSU-Zelle und wir haben viel verstanden seitdem über das Vorgehen von Neonazi-Terroristen. Vor allem habe ich gelernt, dass eben kein Mordfall unterm Strich rätselhaft ist, dass da immer ein Motiv ist, dass auch ein Motiv hier vorliegt. Das Motiv ist der Migrationshintergrund. Ja, der drängt sich auf, wenn da 3, 4, 5 Jugendliche mit Migrationshintergrund da stehen und ein türkischstämmiges Opfer wird erschossen, dann ist das natürlich eine Sache, die man ins Auge fassen muss. Ich möchte wissen, was es neben dem Migrationshintergrund noch für Hinweise gibt, die im Fall von Burak für einen rechtsextremen Hintergrund sprechen. Ich verabrede mich mit Uli Jentsch vom APABITZ, dem antifaschistischen Pressearchiv in Berlin. Es hat in der Zeit sehr viele Terrorkonzepte gegeben, die in der Szene diskutiert wurden. Die wurden viel verteilt, viel gelesen. In fast allen relevanten Nazi-Postillen der Zeit. Und es gibt grundsätzlich die Idee, dass man halt vor allen Dingen aus dem Untergrund zuschlägt. Man bildet Zellen oder es schlägt der Einzelne los. Es ist das Konzept des sogenannten führerlosen Widerstands. Das Bilden von Klein- und Kleinstgruppen, teilweise Ein-Mann-Zellen, die nicht miteinander kommunizieren. Lange bevor islamistische Terroristen den Lone-Wolf-Terrorismus für sich entdecken, wird er bereits in rechten Terrorkonzepten propagiert. Das Erschießen mehr oder weniger zufällig ausgewählter Opfer, die ein bestimmtes Feindbild verkörpern. Keine vorherige Ansprache an einem öffentlichen Ort. Typisch für rechten Terror ist dabei das Fehlen eines Bekennerschreibens. Die Tat ist das Bekenntnis. Das ist was ganz Typisches aus der Nazi-Szene. Das hat auch was mit faschistischer Ideologie zu tun. Die Tat zählt immer mehr als die Worte. Deswegen hat der NSU zum Beispiel ja auch sein Bekennervideo begonnen mit dem Spruch Taten statt Worte. Neben der Wahl des Opfers, dem Ablauf der Tat und dem Fehlen eines Bekennerschreibens gibt es noch einen weiteren Punkt, der auf ein rechtes Tatmotiv deuten könnte. Und das ist das Datum des Mords. Der Initiative zur Aufklärung des Mordes fiel auf, dass genau 20 Jahre vor Buraks Tod schon einmal jemand in Neukölln gewaltsam ums Leben gekommen ist. In der Nacht zum 4. April 1992 wird der Rechtsextremist Gerhard Keindl zusammen mit einigen Begleitern in einem China-Restaurant am Kottbusser Damm von Mitgliedern einer türkischen Antifa-Gruppe überfallen und bei der folgenden Auseinandersetzung erstochen. Zu seinem 20. Todestag erscheinen große Artikel in der NPD-Zeitschrift Deutsche Stimme und in der rechtsextremen Zeitschrift Zuerst. In beiden Artikeln heißt es, dass der Mord bis heute ungesühnt sei. Ich möchte wissen, für wie wahrscheinlich Buraks Freunde in ihrem Fall ein rassistisches Tatmotiv halten. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass entweder ein Rassist war oder irgendein Drogenabhängiger, der sich stark und mächtig gefühlt hat, einfach um sich geschossen hat. Ich meine, man hat uns auch allen 5 jetzt in der Gruppe, wie wir standen, auch vielleicht von Weitem auch angesehen, dass wir ausländischer Herkunft sind. Ne? Der Täter könnte das auch vielleicht gesehen haben von Weitem und dachten, oh, okay. Ich glaube, dass wir den Terrorismus heute sehr viel mehr verstehen müssen als so eine Art Franchise-System. Jeder bedient sich einer Idee, aber das war's dann auch schon. Ja, es gibt kein Hauptquartier, das man ausschalten könnte. Es gibt keine Bankkonten, die man konfiszieren könnte. Es gibt keine Waffenlager, die von mehreren Personen angelegt worden sind. Sondern NSU ist, was der NSU sein will. Wenn einer morgens aufsteht und sagt, ich fühle mich dieser Idee verpflichtet, ich mache das jetzt, dann ist das Terrorismus.